ein kleines bisschen Zärtlichkeit. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt. Irgendwann hast du mit mir geträumt, manchmal nachts in meinem Arm geweint. Mitten in der Nacht bist du gegangen, mitten in der Nacht kamst du zurück. Und wieder fing ich an, an dich zu glauben, es war nur ein Augenblick. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht zu mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt. Irgendwann warst du dann wieder da, wieder fiel der Morgen auf dein Haar. Schmetterling der Nacht tanzt deinen Reigen, auch wenn dir dabei ein Flügel bricht. Schmetterling der Nacht, du sollst nicht bleiben, nur mit Tränen im Gesicht. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht zu mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht zu mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt.